dran. Ich hatte keinen Plan, was für Mercedes-Benz. Ich fuhr zum Studium mit Bahn. Was für Lehrer, was für Schule, fick auf alle. Ich war draußen, was für Fried ist ein du Beach. Ich komm aus Hunschenhausen, ich kam mit meinen ersten Tracks. Mich wollte keiner lieben, mich wollte keiner pushen, außer die von 187. Ich werd's euch nie vergessen, es war eine schwere Zeit. Alex seine Seite, doch es hat Bones geteilt. Es war eine schwere Zeit, ich brauch nicht übertreiben. Während ihr am Bitches ficken war, war ich am Texte schreiben. Sie sagen, ich veränder mich, denn ich hab Geld gemacht. Doch frag mal meine Mom, ich geb ihr mehr als die Hälfte ab. Damals hatte ich keinen Style, kein Versace-Oberteil. Nein, ich und Miri mussten uns ein Döner teilen. Keiner von euch war bei mir, als ich nichts zu essen hatte. Keiner wollte helfen, doch auf einmal läuft bei Kapi Bratte. Auf einmal magst du mich, denn du siehst andere Klicks. Ach, geh mal weg, du Fix, denn ich vergesse nix. Ich vergesse nix, in meinem Kopf ist zu viel Hass. Kennst du diese Leute? Ja, ich wusste immer, dass du schaffst. Ach, geh beiseite, ihr habt nicht an mich geglaubt. Ihr habt gesagt, ich hab keinen Sound und dieser Trap wär nur geklaut. Ich hab geackert ohne Pause, Bruder, Tag und Nacht. Damit ich heute Mama sagen kann, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Mama, hörst du diese Zeilen? Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du weinen. Nie wieder bin ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama. Ich hab's geschafft, Mama, hörst du diese Zeilen? Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du weinen. Nie wieder bin ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama. Sag mir, wie fing alles an? Ich hatte keinen Plan. Damals war ich arm, aber trotzdem schon ein Mann. Um mich schon nur Kripus wegen viel zu viel Verfahren. Der Richter wollte mich ficken, aber kam nicht an mich ran. Damals wollte mich keiner haben, ich kannte keine Liebe. Keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Perspektive. Ich war nur draußen, meine Mutter konnte nie schlafen. Und die Lehrer haben gesagt, ich werd's nie schaffen. Ich kannte kein Glück, ständig auf der Suche. Keiner wollte mir was gönnen, sie wollten, dass ich blute. Ja, Kolleg, ja, ja, das Leben ist ne Nutte. Heute esse ich Steak, damals monatelang Suppe. Fick dein Abitur, ich wollte nie was lernen. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich schon immer Rapper werden. Fick auf alle, Bruder, nur der Glaube gibt mir Kraft. Damit ich Mama heute sagen kann, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Mama, hörst du diese Zeilen? Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du weinen. Nie wieder bin ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama. Ich hab's geschafft, Mama, hörst du diese Zeilen? Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du weinen. Nie wieder bin ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama, Mama. Wenn ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft.